Der amerikanische Psychologe Paul Rozin nennt den grundlegenden Infektionsschutz, der sich auf Essen bezieht, Kernekel. Die anderen Formen könnte man Ekel vor dem Tierischen und Ekel vor Menschen nennen. In der Fachwelt heißt Rozin übrigens scherzhaft Dr. Disgust, weil er sein Leben lang tapfer untersucht hat, was wir so richtig abstoßend finden. Da Nahrung, Tiere und andere Menschen uns potenziell infizieren können, sehen der amerikanische Psychologe Mark Schaller und seine Kollegen Ekel als emotionales Immunsystem an. Während das biologische Immunsystem Infektionen innerhalb des Körpers bekämpft, ist das emotionale Immunsystem noch davor geschaltet. Es verhindert, dass wir überhaupt mit Schadstoffen in Kontakt kommen. Was uns ekelt, meiden wir, sodass Keime nicht in unseren Körper gelangen können. Wenn wir angewidert sind, schließen wir Augen und Lippen, verdecken Nase und Mund mit unseren Händen, halten die Luft an und wenden uns ab. Diese instinktiven Sicherheitsvorkehrungen schützen unsere Körperöffnungen vor Eindringlingen. Man findet sie bei allen Menschen, und sie könnten sich in der Stammesgeschichte schrittweise erweitert haben. So wie unser Mund evolutionär zuerst nur die Funktion hatte, Nahrung aufzunehmen und erst danach als Sprachorgan diente, hat Ekel bald nicht mehr nur den Mund, sondern den ganzen Körper vor Kontamination geschützt. Wie Angst und andere Emotionen drückt auch Ekel eine Bewertung aus. Er sagt so viel wie, das ist unrein oder das ist infektiös. Ähnlich wie Angst warnt uns Ekel vor einer Gefahr, nur eben vor einer speziellen Gefahr für Leib und Leben, und zwar durch Schadstoffe. Ekel beruht auf einem eigenen Schaltkreis im Hirn, der sogenannten Inselrinde, einer Region im Großhirn tief hinter den Schläfen. Die Inselrinde sendet übrigens Signale an die Amygdala, die nicht nur bei Angst, sondern auch beim Ekelempfinden eingeschaltet ist. So ist es vielleicht kein Zufall, dass Schlangen und Spinnen, die giftig und darum gefährlich sind, nicht nur Angst, sondern auch Ekel hervorrufen. Wir spüren Ekel im Bewusstsein als innere Abneigung und er äußert sich, wie andere Grundemotionen, in vielen Formen und Nuancen. Überdruss ist ursprünglich der Ekel vor dem zu viel an Nahrung. Abscheu ist Ekel, der sich auf Personen oder Ideen bezieht. Gesteigert wird Abscheu zur Verachtung, wenn sie sich mit Aggression mischt. Darin zeigt sich, dass Ekel auch eine moralische Emotion sein kann.